Ja, jetzt sind jetzt wir da. Sind wir da. Jetzt sind wir da. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur Folge 17. Richtig, er wollte 16 sagen. Nein, ich habe extra auf meinen linken Monitor geguckt, weil da noch die Videopodcast-Folge offen steht. Denn ich habe es gestern sehr spät erst rausgehauen, aber ich habe im Moment Content-Probleme. Ich habe so viele Sachen, die ich hochladen würde auf meinen YouTube-Kanal und kann aber nicht alles gleichzeitig machen. Das geht ja nicht. Und deswegen habe ich gestern Abend noch die Videopodcast-Folge hochgeladen, also zu einer absolut spätesten Stunde, aber hat 2481 Aufrufe bis jetzt, also innerhalb von, keine Ahnung, ein paar Stunden. Und eine Mag-Ich-Prozent-Wertung von 95,9%. Oh, nice. Ja. Nice. Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ja, du hast bei dir auch das Videopodcast hochgeladen, habe ich gesehen, ne? Genau, richtig. In 4K-Qualität. Ich hoffe, das ist auch, das kommt so gut an mit. Und ja, also ich habe natürlich nicht ganz so viele Aufrufe, weil ich auch nicht ganz so viel Reichweite habe auf YouTube so. Und aber für meine Verhältnisse alles voll im grünen Bereich. Also es wird gerne angenommen. Genau, es geht ja auch nicht dann da um die Reichweite, sondern jeder hat so seine Community und man bedient die und dieses Podcast, Videopodcast ist so ein Zusatzfeature für die doch tatsächlich vielen Zuhörer. Also ich war überrascht, als du mir die Zahlen genannt hast, wir sind nämlich dreistellig tatsächlich. Ja, ja, ja. Die jede Folge enjoyen und ich habe auch eine, ich kann sie nicht vorspielen, also ich könnte sie, wenn ich ihn fragen würde, aber ich habe tatsächlich auch eine coole Nachricht per Instagram, eine Direct-Message bekommen und jetzt will ich wenigstens seinen Namen sagen, weil ich fand das sehr toll. Ich soll dich auch grüßen, das ist der Martin R. sage ich jetzt einfach mal. Der hat mir eine Sprachnachricht geschickt und hat sich bedankt dafür, dass wir dieses Podcast machen und dass wir auch kritische Themen ansprechen und die diskutieren und er hört jetzt gerade alle Folgen hintereinander weg. Oha, er hat nämlich vor kurzem erst davon erfahren, dass wir einen Podcast machen. Mhm. Und er hat in der Sprachnachricht halt gesagt, dass ich dich sehr grüßen soll und dass ihm das sehr gefällt und wir sollen auf gar keinen Fall aufhören. Und er findet halt mega geil, dass wir dieses Podcast machen. Danke, Martin. Danke, danke, danke. Genau, das hat mich. Und wir machen das ja gerne und aus Überzeugung, ne? So, also. Ja. Ja, das. Und weil wir gerne quasseln. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt. Ja, genau. Und deswegen müssen wir das Ganze auch live hinbekommen. Da wollte ich jetzt gerade mit dir. Ich bin da immer noch. Ich habe immer noch nicht aufgegeben. Einen Booker zu bekommen. Es ist, also tatsächlich, es ist wirklich sehr schwierig für die Leute, die, also wir würden es gerne live machen, ja, also weil das einfach cool ist mit den Leuten. Rainer hat noch nicht auf der Bühne gestanden und ich habe zu Rainer gesagt, das ist wie eine Sucht. Und ich würde gerne das tatsächlich live, aber das Problem ist halt, du musst halt mit einem Hallenbetreiber einen Deal aushändigen, dass die Karten zum Beispiel nicht so teuer werden, weil es muss sich ja refinanzieren, ja. Ja, also wenn wir Preise von AC/DC haben, wird keiner kommen. So, das ist so, ne? Ja, aber dann hätten wir auch kein Problem, eine Halle zu bekommen. Okay, das stimmt, ja, ja. Genau, und das versuche ich gerade auszuloten und also ich habe mir das fest angesetzt, dass wir das auch hinbekommen. Und das wird super cool. Also auf jeden Fall, die Resonanz ist geil. Ich habe Rainer gefragt, wie viel Zuhörer haben wir denn und wir sind echt über 1000. In der kurzen Zeit, die uns in jeder Folge zuhören. Und das ist sensationell. Absolut Wahnsinn, ja. Also ich habe damit nicht gerechnet, sag dir ganz ehrlich. Ey, ich habe tatsächlich, ich habe gesagt, wir hören so 200 Leute zu, weil werbetechnisch habe ich ein bisschen reingehauen, und zwar ins Negative, weil ich es einfach vergessen habe und nicht gemacht habe. Aber tatsächlich werden es immer mehr. Und wir freuen uns auch auf jede. Und jetzt kommt gleich ein Funfact, Leute. Also alle Zuhörer und Zuschauer. Rainer, pass auf. Mhm. Jetzt kommt was für die Bildung. Oh, da bin ich raus. Nein, Quatsch. Nein, pass auf. Und wenn ihr es nicht gewusst habt, dann bewertet ihr bitte bei Spotify mit 5 Sternen dieses Podcast, wenn ihr uns hört. Und bei YouTube, wenn ihr das Videopodcast schaut, dann bitte einen Daumen nach oben. Wenn ihr es nicht wusstet, bescheißt euch bitte nicht selber. Rainer. Genau. Pass auf. Ja. Ich habe gestaunt, denn ich wusste es auch nicht. Du kennst doch Fotografien von ganz, ganz früher, so schwarz-weiß, wo die ersten Fotos rausgekommen sind und so, von früher. Na klar, so. Mit diesen abgerissenen Rändern und so. Genau, und diese Menschen, die da fotografiert wurden aus, keine Ahnung, welchem Jahrhundert, ich weiß es jetzt gar nicht, die gucken ja auch immer alle so ernst in die Kamera und so. Ne? Also die gucken ja immer alle ernst. Jetzt weiß ich, was kommt. Ich weiß genau, was kommt. Erzähl weiter. Du weißt das? Ich wusste das nicht so. Pass auf. Und Leute, ich habe immer mich gewundert, hatten die früher keinen Spaß im Leben? Das kann doch nicht wahr sein. Die haben sich ja auch vermehrt. Also müssen die auch irgendwo auch mal Spaß gehabt haben. Und niemand lächelt in die Kamera. Niemand. Alle gucken todernst. Richtig. Und dann habe ich gedacht, okay, zweiter Gedankengang. es liegt daran, dass das damals so modern war. Vielleicht so patriotisch für die Männer, sie gucken so strong und bla bla und die Frauen gucken halt sehr tough, dass das damit was zu tun hat, aber auch nicht. Denn der Grund, meine sehr verehrten Damen und Herren, und denkt bitte an die Sternebewertung und Daumen nach oben. Der Grund ist, die Belichtungszeit früher dauerte mitunter so 10, 15 Sekunden, bis das Foto fertig war. Mhm. Also von Auslöser, 15 Sekunden musstest du stillhalten und durftest dich nicht bewegen. Und das Ganze beim Lächeln, jeder, der mal von sich ein Foto hat machen lassen, wenn dann derjenige, der das Foto macht, nicht schnell hinbekommt, dann wird dieses Lächeln irgendwann unsympathisch, weil du nicht künstlich so 15 Sekunden durchlächeln kannst, außer so Profimodels. Ja, die lernen genau, das. Genau. Ja? Und der Grund ist, dass die halt so böse gucken, ist, weil die 15 Sekunden sich nicht bewegen durften. Das ist krass. Die mussten wirklich wie angenagelt da stehen bleiben. Das, ja, ich wusste es nicht. Und ich habe heute Morgen auf dem Sofa gesessen, als ich gefrühstückt habe. Ich denke, Alter, ich habe was, das wusste ich nicht. Es hat mich so gefreut, was gelernt zu haben. Da habe ich gedacht, okay, jetzt prahle ich mal damit. Ich glaube, Kai hat sich in Wirklichkeit auf den Kanal von Wissenswert verlaufen. Nein, es kam im Fernsehen. Der Kanal hat das nämlich auch mal erklärt. Im Fernsehen, okay. Ja, okay. Es kam heute Morgen, ich gucke ja immer Nachrichten morgens so, meine Dosis Nachrichten, die gucke ich immer morgens und dann schalte ich, gucke ich gar kein Fernsehen mehr. Und, also und die Highlights von Bayern gegen Dortmund habe ich noch angeguckt. Ja, FCB. Da kam das tatsächlich, da ging es um Fotografien, dass da einer so einen Fotoladen hat und alte Kameras noch hat, so alte Leica-Kameras und die kosten richtig Kohle und viele wollen halt die Nostalgie halt behalten und kaufen sich halt dann die alten Kameras mit Filmen drin und so ein Kram, nicht digital. Ja, genau, mit dem Film drin. Genau, richtig. Und der hat mit so einer ganz alten Kamera aus dem, weiß ich nicht, Jahrhundert, die vorne noch so, wie so Ziehharmonika-Filter hat, weißt du, die so ganz vorne so bla bla bla, bis dann vorne diese Spitze kommt, weißt du, diese ganz, die auf so einem Stativ standen. Und mit so einem Ding hat er ein Model fotografiert und die musste dann so lange stillhalten und da hat er das dann erklärt, warum die damals nicht gelächelt haben, weil das nicht funktionierte mit 15 Sekunden lang durchlächeln. Das ist wieder krass, dass das Models können, ne? Das ist unglaublich, ne? Ich meine, na klar, werden die dafür bezahlt und so, das ist, aber genau deshalb werden sie dafür bezahlt, weil sie es können, ne? Ja, du brauchst dafür die können schon, das. Du brauchst dafür schon Talent ist, und ich bin immer so untalentiert, wie ich mich positioniere und das kann man alles lernen, aber habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, aber das nur mal ein Fun Fact. Aber wir haben ein krasses Thema. Hast du ein krasses Thema? Nee, tatsächlich, also ich war mit der Woche tatsächlich sehr, sehr viel mit mir selbst beschäftigt, weil erste Arbeitswoche wieder nach einem halben Jahr und so. Ja. Alles andere ist so ein bisschen an mir vorbeigelaufen. Also gestern. Aber erzähl. Gestern bekam ich war einkaufen. Und ich war einkaufen und meine Partnerin musste mich so wie so ein Hund an der Leine durch diesen Rewe führen, weil ich auf dem Handy am Searchen war und sie hat mich quasi so um die Kurven so geleitet. Weißt du, ich meine, sie ist vorgegangen und ich auf dem Handy starren hinterher versucht gehabt zu lesen. Also immer so in die Kurven rum und ich habe einfach nur diesen Einkaufswagen geschoben und sie hat alles so reingehämmert und sie hat mich geführt. Weil gestern habe ich Nachrichten bekommen im Laufe des Tages, dass die Polizei quasi eine rote Linie überschritten hat. Oh, wow. Und du hast es nicht mitbekommen? Nee, absolut nicht. Oha. Nee. Nein. Ah, pass auf. Was? Es gab ein Trucker-Treffen. Ja. Ich habe das hier extra geöffnet. Jetzt ist es wieder. Warte. Hier ist es. In Manching. Manching oder wie es heißt? Nee, warte mal. Wo war es denn jetzt? Manching gibt's, ja. Manching. Warte mal. Der Herr Möbelkutscher hat mir doch. Der hat mich auch angeschrieben und ich habe gefragt, wo das war. Und zwar in Haigerloch. Mhm. Haigerloch. So, also es ist Folgendes passiert. Die Tuning-Szene ist mit den Solomaschinen halt angereist Richtung Haigerloch. So habe ich es jetzt bis jetzt rausgelesen. Mhm. Und im Umkreis von 15 Kilometern um den Ort des Ziel quasi, wo die sich treffen wollten auf diesem Trucker-Event, war ein Großaufgebot der Polizei mit Abfangjägern quasi, also mit Streifenwagen, die einzelnen Zugmaschinen rausgeholt haben. Okay. Und haben die in eine große, vorher angemietete Halle gelotst und haben daraus eine Großkontrolle gemacht. Es wurden sogar Polizisten aus NRW, laut Kennzeichen NRW, also wo die Schwerlastgruppe Münster vorhanden ist, die wurden auch hinzugezogen. Ja, genau. Die waren wohl auch vor Ort. und haben die Leute da komplett auseinandergenommen. Vor Ort. Warum? Ja, zu viele Lampen, Zusatzteile, Tuningteile. Und was ich jetzt gelesen habe, hat mir gerade einer geschickt. Und zwar einen Text von jemandem da bei Facebook, dass die sogar erst am Montag die technische Überprüfung machen. Das heißt, die können Montag nicht arbeiten. Die bleiben da stehen in der Halle. Oh, wow. Ich habe davon wirklich gar nichts mitgekriegt. Ist gestern Abend passiert? Oder gestern Nachmittag passiert? Ich habe dann gleich einen Post gemacht. Das ist richtig krass. Also die haben, mir haben Leute gesagt, zum Beispiel alle, die so ein Oldschool-Lenkrad haben, mussten das Lenkrad abbauen. Und wenn du kein, das normale Lenkrad nicht dabei hattest, bleibt der LKW da stehen. Mhm. Klappen, Auspuff, bla bla, musste abgebaut werden. Es gibt Fotos, wo jemand den kompletten Auspuff abgebaut hat unten drunter und hinten auf der Solomaschine bei der Sattelplatte mit Spanngurten befestigt hat. Also er hat seinen Auspuff hinten drauf jetzt. Mhm. Weil er musste das alles ausbauen. Und wie ich halt von in einer Nachricht gelesen habe, soll wohl die technische Kontrolle, ob das durchgeführt wurde, die Umbaumaßnahmen, also die mussten alles abbauen und umbauen, wird wohl am Montag erst durchgeführt. Das bedeutet, das Trucker-Treffen wird nicht stattfinden für die Herrschaften, die da in dieser Halle sind. Also es gibt echt krasse Fotos. Und am Montag kommt dann halt ein technischer Prüfer und der schaut, ob du alles umgebaut hast, bla bla bla. Und erst dann darfst du deine Fahrt mit dem LKW fortsetzen. Das bedeutet. Schwierig. Das bedeutet. Meine Frage ist die, und ich habe das tatsächlich schon lange angekündigt, dass das passieren wird. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die auf Trucker treffen, die mit getunten LKWs fahren, ich habe das schon mal gesagt und ich habe da auch das eine oder andere kritische Kommentar geerntet, wo ich gesagt habe, das Zeitalter des Tunings im LKW-Bereich ist vorbei. Ja, das Extrem. Das stimmt. Das habe ich, und da habe ich ein bisschen Ärger bekommen von Leuten, ja, was mir einfällt, sowas zu sagen und hin und her. Und das ist jetzt einmal. Ja, aber das ist so. Ja. Und lasst mich noch eins sagen, liebe Leute, die auf Trucker-Treffen sind. Wir müssen ja zusammenhalten. Deswegen, der gute Rat von mir. Wir wissen, dass aus Trucker-Treffen ist Party angesagt. Party hart. Ich war auch schon mal bei Martin Nottelmann oben. Das war wie Hangover, nur dass ich kein Tattoo im Gesicht hatte später. Warum eigentlich nicht? Ja. Also. Pass auf. Ich sag euch. Ich sag's euch. Und unter vorgehaltener Hand. Denkt dran, wann ihr den letzten Alkohol trinkt, bevor ihr montags wieder losfahrt. Bedenkt es bitte. Mhm. Ich schwöre es euch, es wird so kommen, dass irgendwann auf Montagmorgen, wenn ihr losfahren wollt, die Polizei Kontrollen drumherum macht. Ich sag euch, wie es kommt. Ja. Und das, was sie jetzt gemacht haben, ist der Anfang. Ich glaube tatsächlich, ich verstehe den Frust der Kollegen, ich verstehe den Frust, aber es ist nun mal, dass vieles, was angebaut wird, nicht legal. Da müssen wir uns mit abfinden. Das ist so. Wobei ich aber auch sagen muss, gerade durch dieses viele illegale Anbauen kommen solche Kontrollen ja auch zustande. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Also wenn ich sehe, also du weißt es ja selber, wenn du einen LKW auf der Autobahn überholst oder du wirst überholt und guckst dir den an, denkst, alter Junge, das kann unmöglich legal dran sein. So, also was weiß ich, irgendwelche Auspuffanlagen und so weiter. Weißt du, was ich meine? Wir müssen dazu sagen, es ist ja geil, wenn so ein LKW so röhrt. Es ist geil, wenn der zwischen dem Schalten natürlich einmal durchatmet. Ja, dieses das ist cool. Das Turbo-Pfeifen an sich, na klar, es ist geil. Aber wir haben keine Chance, weil es illegal ist in Deutschland. Wir sind halt in solchen Sachen sehr spießig. Ja? In Amerika fahren die mit Sachen durch die Gegend, die haben halt keinen TÜV. In Indien sind die Dinger so beleuchtet, die kannst du oben von der ISS wahrscheinlich sehen, wenn die LKWs da in Indien durch die Gegend fahren. Wahrscheinlich ist das so. Ja, aber in Deutschland sind wir halt leider so spießig und wir haben leider nun mal die Gesetze. Und ich sag's euch so, wie es ist. Warum die das machen, kann ich euch nicht sagen. Ich will auf jeden Fall eine Presseanfrage stellen, warum das gemacht wurde und warum die jetzt auf einmal so einen Schritt gehen, weil das hatten wir noch nicht. Nee. Vor allen Dingen extra eine Halle mieten und sowas. Ja, eine richtig große Halle. Und also, da war eine halbe Hundertschaft von Polizisten. Das ist Wahnsinn, wenn du die Bilder anguckst. Das mache ich gleich nach dem Podcast, das sage ich dir. Es ist irre. Es ist eine neue, ich werde da auch ein News-Video machen, das ist eine neue Art von, ich weiß nicht, also ich bin jetzt, und jetzt lass mich mal von rein menschlichen und jetzt nicht Gesetze und Theorie, vom rein menschlichen. Ich finde das immer so schlimm, um da mal eine Lanze zu brechen für die Tuning-Leute. Weißt du, für krebskranke Kinder können wir spenden, da sind wir immer gut genug und da dürfen dann die Trucker-Treffen stattfinden, bla bla bla. Für gemeinnützige Organisationen spenden, jedes Trucker-Treffen hat meistens einen guten Zweck, Hintergrund, für Kinder meistens und bla bla bla. Kinderaugen ja, leuchten, ja, strahlen hin und her. Aber wo sind wir denn jetzt mittlerweile hingekommen? Jetzt können wir die Kinder zum Strahlen bringen und auf Montagmorgen wird uns dann der Lappen abgenommen, oder was? Ja, ja, so ungefähr, genau. Ja, ja, so ist es doch. Ne? Das ist einfach deutsche Bürokratie. Das ist einfach so eine Katastrophe. Es ist einfach so schlimm. Und viele haben jetzt auch in den Kommentaren geschrieben, bei Facebook zum Beispiel, dass die Leute die Schnauze voll haben. Also das ist, man fühlt sich wie der Gejagte. Ja. Und es ist tatsächlich so. Und ich frage mich, und das würde mich wirklich interessieren, was veranlasst die Polizei auf einem Wochenende solche Maßnahmen durchzuführen, nur wegen ein paar Lampen und Tuning-Sachen? Ja. Es ist doch jetzt nicht so, dass da einer so einen Speer vorne, der 3 Meter lang ist, an seinen Kühler angebaut hat und fährt so durch den Straßenverkehr, sondern der fährt auch die ganze Woche so getuned durch die Gegend. Dann kann man die auch im laufenden Fließverkehr irgendwo rausnehmen. Aber was sie jetzt machen ist, sie kreisen quasi um das Zentrum, wo sie wissen, wie der Schwarm kommt hier hin und hier warten. Mal wie die Angler mit dem Kescher, wenn der Lachs da vorbeischwimmt, zack, rausgefunden. Und sie machen sich jetzt nicht mehr die Mühe, über den fließenden Verkehr so einzeln rauszuholen, sondern sie treffen sich genau an den Punkten, wo alle hinkommen. Und das sind nun mal die Trucker-Treffen. Und jetzt ist die Frage an dich, Rainer. Sind wir da jetzt an einer neuen Ära von Maßnahmen angekommen, dass die Trucker-Treffen bald der Vergangenheit angehören? Also wenn ich mir das so anhöre, glaube ich schon. Wenn also jedes Trucker-Treffen so, ich sag jetzt mal, negativ behaftet ist, ja, wo jeder weiß, meinetwegen, keine Ahnung, du hast jetzt einen LKW und du willst zu einem Trucker treffen, weißt aber ganz genau, egal wo du lang fährst, du wirst safe eine Kontrolle haben, ja, unter Umständen vielleicht auch stillgelegt, was weiß ich, wird da keiner mehr hinfahren. Und somit werden die Trucker-Treffen dann auch Geschichte sein, denke ich. Also, ist meine Vermutung. Jetzt, wenn ich direkt drüber nachdenke, wie gesagt, ich habe jetzt eben das erste Mal darüber gehört, tatsächlich. Aber, ich finde es wirklich schwierig, ne? Anstatt mal alle Fünfe gerade sein zu lassen, oder wie sagt man so schön? Ja, sagen, ey, komm, macht die meisten Trucker-Treffen sind tatsächlich für Kinder, wenn ich mich nicht irre, ne? Meistens also, sammeln sie immer für ein Hospiz oder für irgendwas, aber das scheint denen dann komplett scheißegal zu sein, ne? Ja, ne? Anstatt da mal zu sagen, komm, ey, lass die Kiddies doch mal ein Wochenende glücklich sein, so, die LKW-Fahrer natürlich auch, ja? So, und danach werdet ihr dann wieder, ne? So, keine Ahnung. Ich hatte ja so obstruse auch Gedanken, also das ist ja völliger Quatsch, aber nicht, dass Lampenbaumann sich angepisst gefühlt hat, weil er in meinem Lied vorkommt und gesagt hat, so, jetzt. Ich dachte, der hat jetzt nach einem Autogramm gefragt von dir. Was ist los? Jetzt umso mehr muss Seite an Seite geteilt werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Teilt es auf die Seite von der Schwerlastgruppe Münster. Also, ich habe das ja schon, ich habe ja aktive Polizisten im Chat, du weißt das ja, ne? Ja, und ja. Habe ich mich auch mit einem über Insta unterhalten und so. Und dann, ich lasse es immer so ein bisschen durchsickern, dass die Polizei in Münster nicht meine Lieblingspolizei ist. Weiß auch nicht, was das soll. Also, pass auf, nochmal, also, wir müssen es nochmal sagen. Also, klar, haben Sie recht, indem Sie das kontrollieren. Es ist verboten und Sie können das kontrollieren. Es ist okay. Aber. Das wollte ich sagen, ja. Aber der Aufwand, der da betrieben wird für eine Sache, die für mich Bagatellen sind, diese Lampengeschichten. Es ist eine Bagatellgeschichte. Da jetzt so ein Großaufgebot zu veranstalten, finde ich echt mega übertrieben. Ja, ja. Und der Punkt ist, was du auch gerade richtig gesagt hast, ist, ich sag jetzt mal, wenn ich noch meinen alten Spaß getunten Scania hätte und die Geschichte rauskommt, dann hätte es auch sein können, dass der Speditionschef von Dutrans zu mir sagt, du Kai, ganz ehrlich, ich möchte nicht, dass du mit unserem LKW da hinfährst, weil es kann sein, dass die Polizei da den vielleicht noch stilllegt, weil du das nicht korrigiert abbauen kannst irgendwie. Und dann können wir Montag die Tour nicht fahren und das erhebliche Ausfallkosten und bla bla bla. Und der Kunde ist darüber auch nicht begeistert. Und genauso wird es anderen auch gehen, die selbstfahrenden Unternehmer, also die ihren eigenen LKW haben, ich glaube nicht, dass die alle so viel Bares als Rücklagen auf dem Konto haben, dass die es sich erlauben können, 1-2 Tage dann stillstehen zu können. Nee. Weil die ja Ware auch für den Montag wahrscheinlich auch schon auf dem Auflieger haben. Konventionalstrafe, wenn du nicht lieferst und bla bla bla. Ja, genau. Und das kann einigen das Genick brechen und dementsprechend glaube ich tatsächlich, wenn das nochmal passiert, also das war jetzt einmal, wenn das nochmal passiert, glaube ich, sind die Trucker-Treffen passé. Das war's. Das glaube ich tatsächlich auch. Habe ich ja gesagt, da wird ja auch sonst keiner mehr hinfahren, denn, ne? Warum, also wenn ich jetzt, boah, ich weiß nicht, wie die das machen, aber die haben ja auch eine Straßenzulassung. Also ich kann jetzt hier von einem Truckertreffen in Kaltenkirchen sprechen. Da ist immer ein Iveco Hauber in Metallic Grün und alles mit Hulk und Unterbodenbeleuchtung und keine Ahnung alles. Selbst der wird ja gar nicht mehr ankommen. Der muss ja dahin geschleppt werden oder was. Also, das rechnet sich ja nicht. Nee, das macht ja keiner. Ne? Nein. So, und was haben die Kiddies Spaß an dem Auto, ne? Ja. Jetzt mal ehrlich. Ich würde mal so weit gehen, es ist ein Stück Kultur. Es ist unsere Szene. Es ist, stell dir mal vor, du würdest bei diesen VW-Treffen, da gibt es ja auch einmal im Jahr immer hier diese VW-Treffen, da sind ja auch vereinzelt fahrender Polizisten hin und her, aber so eine Aktion zu machen, stell dir mal vor, bei diesen VW-Treffen, das Opel-Treffen gibt es ja auch, aber mir fällt dieses VW-Treffen halt immer ein, da ist ja auch so ein Festival, ist das ja mittlerweile da, so wie bei uns auch. Ja. Mhm. Stell dir mal vor, die Polizei würde da ein Großaufgebot machen und würde jeden Getunten in irgendeine Halle buxieren und der bleibt da übers Wochenende stehen, da wäre ein Aufschrei und ich schwöre dir, bei uns passiert wieder nichts. Nee, das ist wie beim letzten Mal. Es ist, was wollen die denn von uns? Warum? Ich habe keine Ahnung. Warum bestrafen die uns denn permanent in jeglicher, also was sollen wir noch alles erdulden? Also mir fällt es schwer, da ruhig zu bleiben. Das ist ja, wie gesagt, es ist ja, also für mich ist das so, dass gerade nur Münster auffällt in dem Bereich. Ja. Also die Polizei in Münster. Und ich kann mich auch noch an eine Situation erinnern, das war ein Mulden-Kipper-Fahrer, der hatte hinten an der Mulde, anstatt eine Umrissleuchte, hatte der zwei. Du weißt bestimmt, was ich meine, ne? Ja, ja, natürlich, übereinander, ne? Der musste die in, hier, Herr Baumann hat mich ja 3 Tage stillgelegt, ne? Grüße gehen nicht raus an Herr Baumann. Ist auch egal. Auf jeden Fall, der musste die vor Ort auf dem Parkplatz noch abbauen, hinten. Da frage ich mich, hallo, es ist eine Umrissleuchte. Es ist kein LED-Strahler gewesen oder ein Baustrahler gewesen oder was weiß ich. Und das meine ich ja, dass also die Polizei in Münster, die setzt da, glaube ich, ein bisschen falsch an. Ne? Ich weiß nicht, total, ob die irgendwie... Ich würde tatsächlich sagen, der eine oder andere da hasst LKWs. Ja, mit Sicherheit. Ne? Er muss sie hassen. Die Geschichte von dir ja auch mit den Schildern. Ey, das ist so lächerlich. Das habe ich schon so oft gehört. Ja, so oft. Ja. Also, mir ist es zum Glück noch nicht passiert. Und jeder weiß, ich komme hin und wieder mal in so eine Kontrolle und... Grüße gehen auf jeden Fall raus an die Polizei im Heidekreis, ne? Weil so, und da ist es so, das stört niemanden. Die Dinger sind nicht wirklich hell. Natürlich sieht man die, ja, aber die sind bei weitem nicht heller als meine Frontscheinwerfer oder sonst irgendwas. Und niemand hat sich über meine Schilder beschwert. Nicht, also, obwohl das andere, das leuchtet ja weiß. Nach weiß darfst du ja vorne, ne? Ja, ja, so. Klar. Ja, ja, klar. Aber dann habe ich ja noch mein pinkes Namensschild. Da hat sich aber noch nie jemand drüber beschwert. Noch nie. Genau, es ist ein Ermessensspielraum. Ich war ja nun mal bei einer Großkontrolle mit dabei. Da fehlt ja immer noch der dritte Teil. Stimmt, jetzt wollte ich gerade sagen, wo ist denn der dritte Teil eigentlich? Ja, ich schneide den jetzt mal, so nach mir. Tatsächlich habe ich da auch gesehen, dass LKWs dort in der Kontrolle, ich war da nicht vor Ort, da war ein anderes Kamerateam, also du musst dir so vorstellen, die Großkontrolle, jedes Kamerateam hat 2 Beamte an der Seite bekommen, mit die man begleitet hat. Ich habe gesehen, ich glaube, es waren die Kollegen von Kabel 1, da war auch einer zwischen, der so sehr getuned war. Und der ist auch ganz normal rausgefahren. Also die hat überhaupt diese Zusatzbeleuchtung und sowas, hat die gar nicht interessiert. Die haben Sozialvorschriften, sie haben Ladungssicherung kontrolliert, sie haben den technischen Zustand des LKWs kontrolliert und danach konnte der wieder fahren. Ja. Damit will ich sagen, klar, im Gesetz steht das und das und klar. Ja, es steht, das sind viele Theoretiker, die solche Gesetze machen hin und her. Aber es ist ja immer noch so, dass jemand, dass du als Polizist oder im Auftrag, also derjenige, der es entscheidet, diese Kontrollen, dessen Ermessensspielraum ist es ja. Und der scheint ein ernsthaftes Problem damit zu haben. Scheint sich da verrannt zu haben. Und man muss es ja nicht abstrafen, wenn es nicht übertrieben ist. Aber anscheinend, gerade in der Schwerlastgruppe Münster, bei den Polizeibeamten dort, herrscht anscheinend irgendwie, ich kann es nicht mehr mit rationalen oder mit theoretischen Arbeitshandlungen vergleichen. Weil ich glaube, die nehmen es echt persönlich. Ja, glaube ich auch. Aber ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass es nur einer ist. Das, also, na klar, der Baumann hat halt immer herausgestochen, immer, ne? Das war so. Aber einer, ich glaube, das sind schon mehrere, die LKWs extrem scheiße finden, ne? So. Ja. Das ist tatsächlich meine Ansicht. So, und ich bin ja oft in Münster gewesen, damals auch für die Bahn und hier und da und bla und blub. Ich kenne die Kontrollen von denen, so, ne? Das mein Glück war, dass ich für die Bahn gefahren bin, für die Deutsche Bahn tatsächlich. So, und die haben ganz klare Ladeanweisungen. Hältst du dich an diese Verladeanweisung nicht, fährst du auch gar nicht bei der Bahn vom Hof. Und die sind nun mal härter als, ich sag jetzt mal, unsere normalen Gesetze für die Ladungssicherung. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich weiß nicht, ob du schon mal bei der Bahn warst. Aber nee. Du kriegst sogar, wenn du es mit Lesen nicht hast, kriegst du sogar noch Schaubilder. Ne? Ja, so, ja, ja. Es ist echt so, ne? Wie die Radsätze gegurtet werden, wie zum Beispiel die Drehgestelle gekettet werden. Mittlerweile dürfen wir sie gurten. Früher war das so, mussten die gekettet werden. Und die sind nicht mal schwer, ne? Du musstest dafür aber 4 Ketten pro Drehgestell nehmen, ne? Es hätte von der Leistung her, hätte eine Kette gereicht, nur um das mal ganz kurz zu sagen. Aber so ist die Bahn. Das ist also nicht doppelte Sicherheit, sondern fünffache Sicherheit. Und da legt sich auch Münster nicht mit an. Bis auf der Herr Baumann. Der hat es versucht und ist gescheitert. Und aber das war nämlich die Aktion, weswegen er mich stillgelegt hat. Ne? Wegen der Radsätze. Ich denke, falsch verladen. Ich sage, ja, dann unterhalte ich mit der Bahn, da bin ich raus. Ne? Und das ist das Gute als Fahrer denn. Da bist du denn raus. Ich finde, ich finde halt, das Problem bei Beamten ist, dass die auf so einem hohen Ross sitzen und dass du ihren Kündigungsschutz genießen. Manchmal, also wenn du dich mal mit einem Beamten irgendwo angelegt hast oder versucht hast, verzweifelst du, weil du hast einfach keine Chance gegen diesen Menschen. Nein, absolut nicht. Nee, und das finde ich halt schwierig. Weil die am längeren Hebel sitzen, so, ne? Und finde ich schwierig. Da kannst du machen, was du willst. Ja, gerade so Herrn Baumann, der zum Beispiel privat, ich glaube bei der Spedition Schäufler war das, privat an einem Wochenende über Speditionsgelände oder an einem Speditionsgelände rumschleicht, Fotos macht und am Montag, wo er wieder arbeiten geht, die Leute dann anzeigt. Das finde ich schwierig. Das hat er gemacht? Ja, klar. Dafür wurde er von Schäufler daran zu erinnern, wurde er von der Spedition Schäufler ja angezeigt. Das hätte ich tatsächlich auch so gemacht, ja, auf jeden Fall. Meines Erinnerungs. Das ist ja schon Stalking, Alter. Ja, der ist am Wochenende, ich weiß nicht, ob er das Gelände betreten hat, aber auf jeden Fall ist er, Schäufler hat ja auch sehr coole, getunte LKWs, die sind ja auch auf den ein oder anderen Treffen drauf. Meistens fahren sie ja kühler, meine ich, und dann haben sie richtig coole, lackierte und geairbrushte Auflieger und bla bla. Und die haben halt, wie gesagt, veränderte LKWs. Und er ist wohl entweder das Gelände betreten oder drumherum und hat privat am Wochenende, als die Firmenflotte auf dem Firmenhof stand, Fotos davon gemacht und hat auf Montag oder Dienstag, als er wieder angefangen hat zu arbeiten, dann die Anzeigen geschrieben. Und kannst du dir nicht ausdenken. Also, und das finde ich halt kritisch, weil ich glaube, da hat er auch, glaube ich, auch Ärger bekommen, wenn ich mich erinnere. Vielleicht können Leute das in einem Videopodcast unter die Kommentare schreiben. Dann können wir es in der nächsten Folge vorlesen. Ich meine, dass er da auch Ärger für bekommen hat. Und das finde ich dann wirklich kritisch. Und deswegen meinte ich, es gibt welche, die nehmen das persönlich. Ja, ja. Das kann ja auch gerne so sein. Aber mal ganz ehrlich, und dann wundert der sich noch, warum der in der LKW-Community so gehasst wird. Er ist doch auch entdeckt worden auf einem Trucker-Treffen in irgendwo am Wochenende. Ist er privat über dieses Treffen rübergegangen und hat dann die LKWs fotografiert und hat sie auch angezeigt. Da wurde er doch gesehen. Nicht wahr, Junge. Doch, es war. Da wurde er gesehen. Aber ich denke, der ist doch gar nicht mehr aktiv, oder? Das ist ja schon ein bisschen her. Hab ich mal gehört. Ist ja schon ein bisschen her. Ach so, okay. Ich habe auch gehört, er wäre jetzt irgendwie versetzt oder es gibt irgendwie, da ist jetzt noch irgendwer, der schlimmer wäre, sein Nachfolger. Vielleicht haben wir dem vielleicht jetzt zu verdanken. Aber auf jeden Fall. Denn Grüße gehen nicht raus an seinen Nachfolger, würde ich sagen. Sie nehmen es halt in dem Punkt persönlich und sie erklären der Szene halt den Kampf. Und die Szene wird verlieren. Ja, aber klar wird die Szene verlieren, das ist gar keine Frage. So, ich frage mich nur, mit welchem Hintergrund? Das kann ja nicht sein. Ich meine, dass wir uns nicht rausnehmen dürfen, was wir wollen, ist mir schon klar. Ne? Aber wenn es denn um Kleinigkeiten geht, wie zum Beispiel beleuchtete Schilder oder Zusatzlampen, Umrissleuchten, was weiß ich, das dient doch im Endeffekt nicht nur der Optik, sondern auch der Sicherheit. Ja, klar. Na klar, wenn jetzt nach hinten alles weiß leuchtet, ist mir schon bewusst, dass das nicht geil ist. So, ne? Ja. Also, so als Beispiel. Ne? Aber wenn ich doch zum Beispiel sehe, wie lange hat das jetzt gedauert, bis diese blinkenden Leuchten für den... Für die Seite, ne? für die Seite jetzt mittlerweile sogar Pflicht geworden ist, ne, glaube ich. Ne? Genau, so, das ist Pflicht. Das haben früher Leute gemacht aus Tuning-Gründen. So, wurden dafür abgestraft. Abgemahnt. Ja, genau. Und jetzt ist es Pflicht. Da kann man doch nur sagen, Leute, ey, reißt euch doch mal ein bisschen am Riemen da, ne, gerade in Münster. Also, erinnert dich doch mal, als ihr noch jung waren, das Warnblinklicht, wenn ein Stau angefangen hat, durfte man ja früher nicht dafür benutzen, um die Leute rückwärts den Verkehr zu warnen. Da habe ich eine Verwarnung für gekriegt früher. Siehst da habe ich eine Verwarnung. Da hat mich gefragt, so richtig herablassend, ist ihr Auto defekt? Ich sage, nee. Ich sage, ich bin ans Stauende gefahren, da macht man Warnblinkanlage an. Nee, nur wenn das Auto defekt ist. Ja. Das ist unsere Bürokratie. Alles klar, mein Freund. Das ist auch das. Ja, genau. Das ist das Problem in diesem Land, dass wir an der Bürokratie ersticken. Und wir haben dort. Und heute ist das so: machst du eine automatische Vollbremsung, gehen die Warnblinker an. Das Alter, ist so. Es gibt so manche Beamten, diese Pissvögel haben früher in der Schule meine Hausaufgaben erledigt. Weißt du? Und die rächen sich heute. Weil die haben in ihrem. Jetzt guck dir mal manche Beamten an, wie die über die Gänge schlürfen. Ja? Solche Magertiere. Ja, solche Konstantins oder wie sie alle heißen, ja, die ihre Stellung ausnutzen und jetzt ein bisschen Machtgefühl haben. Da habe ich bei manchen Beamten wirklich das Gefühl, du bist denen schutzlos ausgeliefert. Jetzt müssen wir aber auch nochmal dazu sagen, dass das wirklich nur Ausnahmen sind, ne? Ja, die fallen auf, genauso wie Hasskommentare. Genau, die fallen auf. Ja. Genau, ähnlich wie Hasskommentare. Weil ich habe im Grunde genommen bis jetzt nur positiv mit der Polizei tatsächlich zusammengearbeitet. Ich auch. Nur. Bis auf Münster. Und das ist halt wirklich so. Ich habe ja auch den einen oder anderen, ich habe den Polizeisprecher, ich habe einen höheren Beamten bei der Großkontrolle privat, als mein Kameramann was gegessen hat und wir kurz Drehpause hatten, habe ich den halt, ich weiß nicht, es war aber auf jeden Fall kein normaler Streifenbeamter, sondern hatte irgendwas mit der Organisation bla bla zu. Den habe ich auch wirklich gefragt, was ist denn eigentlich das Problem bei deinem Kollegen in Münster? Und da hat er gesagt, das kann ich dir nicht beantworten, weil die meisten die meisten Dienststellen agieren so nicht. Ja, genau. Das ist auch so. Gut, wenn du Scheiße gemacht hast, dann sollst du auch einen mitkriegen. Das sehe ich genauso. Ne? Ey. Also, aber. Wenn ich jetzt ein Polizeibeamter bin, so, und ich sitze in meinem Streifenwagen und jetzt kommt, es ist doch ein Ermessungsspielraum, ob ich denjenigen jetzt dafür bestrafe, ob der andere gefährdet, ob das für andere gefährdend sein kann, bla bla bla. Dann sitze ich doch da mit meinem Kollegen. Wenn wir bei dem Streifenwagen sitzen, da kommt jetzt irgendein LKW, der ist jetzt stark beleuchtet. Dann würde ich zu dir sagen, Rainer, guck mal, hier, nicht STVO-mäßig. Dann würdest du deinen Cheeseburger aufkauen, würdest mich angucken, würdest sagen, ja, aber sollen wir den jetzt, also für sowas, da würde ich sagen, naja, der schadet ja keinem. Also wenn es nicht blendet, Lass doch fahren. Wir wollen doch, das heißt doch, Polizei, dein Freund und Helfer. Und für diese Aktion da, was da jetzt passiert ist, nochmal, wir reden nicht von der reinen Theorie. Klar, steht es drin. Aber man kann doch mal fünfe gerade sein lassen. Was sollen wir denn noch alles ertragen in dieser Szene? Jetzt jagt man die nicht getunten Ecke. Ich habe es in meinen Kommentaren gelesen, da wurden so ein paar Tuning-Freaks, haben jetzt ihre Lehrstunde bekommen, habe ich in den Kommentaren bei Facebook gelesen. Jetzt beefen die sich da. Ich bin da. Wie gesagt, meistens fahre ich nicht getunte LKWs, die Standarddinger und habe aber auch vollstes Verständnis für Leute, die da ihren Hobby nachgehen und die am Wochenende da sich treffen und dann ein Saufen und Party machen und habe da vollstes Verständnis für. Und deswegen habe ich ein bisschen Mitleid mit der Szene aus dem ganz einfachen Grund, sie tun doch keinem was. Nee, also wie gesagt, ich bin ja selbst überhaupt nicht so ein Tuning-Freak, ne? Also jeder weiß das, ne? Weil viele fragen auch immer, was hast du dir denn angebaut am LKW? Ja, nix. Kameras. Ne? Kameras, genau. Und ein Magnetschild, wo drauf steht, bitte nicht am Fahrer lecken. So, aber das war's. Also, hast du dran, ja? Hast du das? Ja, ja, klar. Das ist ganz groß auf der Tür steht das drauf. Bitte nicht am Fahrer lecken. Stimmt, habe ich schon mal gesehen, ja. Jetzt bei der Kontrolle letzte Woche, da war das auch die Kollegin von der Polizei. Die guckt auf das Schild und fängt an zu schmunzeln, hat aber nichts gesagt. Die wollte auch nicht an mir lecken. So, also, ja, schade. Ne? Egal. Was wollte ich jetzt? Habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Achso, die Tuning-Teile, genau. Ja. Also, sofern die niemanden gefährden und oder auch einen selbst gefährden, lass sie doch machen, Mann. Meine Güte. Ja? Also, solange sie auch noch ihre Abmaße vom LKW einhalten, Länge, Breite, Höhe und so weiter. Ey, lass sie doch machen. Was soll das? Was, also, Ne? Genau. Also wenn die jetzt Lampen anbauen würden, die wirklich blenden, da würde ich sagen, okay, komm, das reicht jetzt aber. Ne? Also jetzt ist Schluss. Zum Beispiel aber das blau tun nach die vorne. Meisten nicht mal. Genau. Oder blau nach vorne, genau. Du guckst in den Rückspiegel und denkst, da kommt ein Polizeiauto, ja, Krankenwagen, ja. Feuerwehr oder sonst. Signalfarben alles, für genau, Einsatz. Signalfarben, absolutes Tabu, würde ich sagen. Richtig, so, ne? genau. So. Aber der Rest, die meisten haben doch tatsächlich ihre Beleuchtung angepasst. Also das heißt nach hinten rot, nach vorne weiß und zu den Seiten gelb. So, also ich bitte euch, was ist denn da los? Polizei Münster, was ist da los? Ja? Es war ja, und, die sind Zusatzkräfte. Also es war ja nicht die Polizei Münster, die es selber gemacht hat, sondern die kamen als Zusatz dazu, ne? Ja, ja, klar. Irgendeiner muss ja auch wissen, wie man richtig anscheißt. So, das ist so. Das. Ja, ja. Man holt die Creme de la Creme da. Ich finde halt, das Problem ist zum Beispiel, wir haben ja selbst, also es ist ja, wir scheißen uns ja da auch irgendwo gegenseitig an. Wenn man dann in den Kommentaren schon wieder liest, ja, das sind die Tuning-Leute, da kriegen sie ihre Lehrstunde, frage ich mich, was soll das? Sie tun mir ja nichts. Ich würde jetzt auch, guck mal, es gibt dann auch, wenn ich über so ein Treffen, da, guck mal, da ist der Schlagerfuzzi oder da ist der YouTube-Idiot und bla bla bla. Solche Leute gibt es ja dann auch, die dann sowas von mir sagen. Genauso könnte ich sagen, ich würde auch nicht mit so Crocs rüber, wie so ein Auerhahn über den Autohof laufen, weil ich so aussehe wie ein Behinderter. Aber das ist ja, jeder muss das ja selber wissen, was er macht. Richtig. Genau, und dem, also ich bin da ein bisschen, weiß ich nicht. Ich würde auch nicht mit Crocs rumlaufen. Junge, das ist so unangenehm. Ja, aber es ist halt in der Szene, ist das halt, aber ich akzeptiere das und ich finde das auch vollkommen in Ordnung und ich gucke mir auch diese LKWs geil an und finde das auch mega und ich mag auch dieses Geräusch hin und her. Das Problem ist, wir müssen auch uns selber mal ein bisschen lernen, dass wir uns gegenseitig akzeptieren. Es ist ja keine Pflicht, einen Tuning-LKW anzugucken, es ist keine Pflicht, ein Standard-LKW anzugucken, es ist keine Pflicht, ein YouTube-Video an von mir oder von dir anzugucken. Genau. Da müssen wir an uns ein bisschen arbeiten, aber um auf die Polizei nochmal zurückzukommen, ich finde es wirklich, also ich weiß nicht, wie ich das Video machen werde, das News-Video, also ich glaube aber, dass das, wenn das jetzt tatsächlich Schule macht, so wie man so deutsch sagt, und sie bei den nächsten Truckern, also wenn sie noch einmal das machen, werden, glaube ich, diese Trucker-Treffen nicht mehr von vielen Leuten angefahren, es sei denn, ja, dann kommen halt nur Standard-LKWs. Ja, genau, das denke ich auch, das denke ich hundertprozentig. Aber da kannst du auch über normalen Autohof laufen und... ja, ja, und ich weiß nicht, ob das zielführend ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Gerade weil so viele Spendengelder durch die Trucker-Community läuft, weiß ich nicht, ob die sich den Schuh anziehen wollen. Wahrscheinlich ja. Ja. Die können sich dann hinstellen und sagen, die Hauptsache, wir haben alles laut Gesetz gemacht. Genau, die sagen, es rechtfertigt, der wohltätige Zweck rechtfertigt nicht den Verstoß der StVO. So werden sie dann sagen und dementsprechend werden sie es weiter bestrafen. Aber das ist halt, wie gesagt, Theorie und Praxis. Man muss immer fünf gerade sein lassen. Ja. Genau, ne? So, das, wie gesagt, ich finde es schwierig, das Thema. Ich werde mich da nachher auf jeden Fall nochmal reinlesen. Das, also, Junge, das kannst du keinem erzählen. Das kannst du dir nicht mal ausdenken, jetzt mal ehrlich. Genau, ich bin halt wirklich sehr schockiert. Also allein darum, allein um diese Aussage, dass sie, dass manche LKWs halt dort verbleiben bis Montag und denen ist es dann halt. Weil es ja kein Geld kostet. Genau, den ist die wirtschaftliche Schaden, den der Unternehmer dann dadurch erleidet, wenn es ein selbstständiger Unternehmer ist. Also er selber seinen eigenen LKW und er fährt für sich und er kann jetzt auf dem Montag seine Ware nicht ausliefern und kriegt jetzt halt eine harte Strafe von dem Kunden, weil du nicht da bist, wann du da sein sollst. Kann das auch sein Ruin sein? Ja, ja, das ist so. Das ist so. Und ich hatte jetzt, glaube ich, gerade irgendeinen Alert. Oh, verdammt. Ich glaube, also wenn im... Scheiße. Hier, ah, nee, du nimmst ja deine Tonspur, ne? Du nimmst deine Tonspur, ne? Ja, ja. Ich hab, ja, genau. Ja, weil ich ein Video rausgehauen habe, was sehr gut aufgerufen wird gerade und dementsprechend hat sich jetzt hier irgendein Alert durchgeschlichen. Ja, ja. Ich habe ja Gott sei Dank, also du hast ja auch Mischpult und so, da hatte ich einmal vergessen, den Drehregler für die Alerts runterzudrehen. Junge, das war nicht gut. Aber jetzt geht. Jetzt, also bei mir ist aus alles so. Ja. Also. Ja, ich habe jetzt hier, ich möchte noch mal kurz einen Kommentar von Popeye. Hallo ihr, also unter meinem Video des Podcasts. Hallo ihr beiden, erstmal ein dickes Lob an euch. Ein sehr interessanter, unterhaltsamer, informativer Podcast. Dankeschön. Zum Thema, danke sehr. Zum Thema Überholen und LKW auf der dritten Spur, ganz linken Fahrstreifen. Als Fahrlehrer bringe ich im Theorieunterricht meinen Schülern bei, dass der LKW-Fahrer ein Vollprofi im Straßenverkehr ist. Und wir beleuchten auch mal die Sichtweise des Fahrers. Sehr geil, sehr geil. Mhm. Warum er denn zum Beispiel auf der Autobahn mit teilweise 5 oder 10 km/h Unterschied überholt? Die Schüler bekommen so einen Einblick in den Alltag eines LKW-Fahrers und sind auf bestimmte Fahrmanöver sensibilisiert. Ich denke ja, auch, dass die meisten deutschen Fahrer sich doch sehr regelkonform verhalten. Ja. Es ja, ist, ich habe den Kommentar tatsächlich unter deinem Video gelesen und sogar geliked. Ja, ja genau, also da kann ich, der ist länger, da können wir mal Pause machen. Ja, natürlich, es ist wieder so wie bei Hasskommentaren oder bei den Schreihälsen, die am lautesten sind, die fallen am meisten auf. Mhm. Deswegen habe ich auch in meinem aktuellen Video diese Situation mit der dritten Spur reingenommen, wo dann ein schneller Mini angeschossen kommt auf der linken Seite, wo die am helllichten Tage auf 3 Spuren überholen. Habe ich gesehen, ja. Hast du gesehen? Habe ich gesehen. Mhm. Oh, genau. Ja. Was das angeht, bin ich informiert. Die meisten sind tatsächlich, verhalten sich vernünftig, aber was soll man sagen, es geht halt nicht auf der Straße so, wie man auf der Schiene sich das vorstellt. Ja. Unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Launen, die am Tag stattfinden. Mal hast du gute Laune, mal bist du mal defensiv, mal ein bisschen mehr aggressiv und so läuft es halt. Ja, ja. Ja, wir arbeiten nicht in einer Fabrik, wo du, so eine Fabrik am Fließband, wo du stumpf immer so den Stempel machst. Da sind, ne? Außerdem würden wir sonst irgendwann nicht am Steuer einschlafen, wenn jeder so. Ja. Finde ja, ich gut. Ja. Wolltest du noch was dazu sagen oder soll ich weiterlesen? Nee, kannst gerne weiterlesen. Okay, ja. Ich denke, die meisten deutschen Fahrer sind sehr regelkonform. Was ich aber immer wieder feststellen muss, ist die Tatsache, dass sich ausländische Fahrer, in Klammern sehr oft Osteuropäer, so gar nicht an die StVO halten. Vielleicht nicht mal mit böser Absicht, sondern wohl eher aus purer Unwissenheit, da es in den Heimatländern offenbar nicht so streng reglementiert ist. Wie steht ihr zu der Theorie, dass jeder Fahrer, der durch oder in Deutschland fahren möchte, eine Art Theoriekurs, was das deutsche Regularium angeht, belegen muss? Ob online abzulegen, in Präsenz oder anders, ist ja erstmal egal. Aber immer so, dass er sein Grundwissen über deutsche Straßenverkehrsregeln für LKWs erworben hat. Ich denke, das könnte in dem allgemeinen Ansehen der Branche mit verbessertem Verhalten deutlich Aufwind bringen. Lass mich da erstmal stoppen, lass mich mal liken. Mhm. Lieber Popeye, meines Wissens haben die StVO-Regeln genauso wie in ihrem Heimatland. Ich glaube, es müsste gleich sein. Ja, fast, ne? Also europaweit sind die sehr, sehr, sehr ähnlich, mit ein paar kleinen Ausnahmen so. Weißt du die ad hoc, weißt du die? Nee, also ich weiß zum Beispiel, in Rumänien darfst du zum Beispiel mit dem LKW schneller fahren, zum Beispiel. Ja, das, okay. So, aber im Grunde genommen, rechts vor links gibt's da auch und all sowas. Weißt du, was ich meine? Rechtsfahrgebot, weiß ich nicht, gibt's nicht in jedem europäischen Land tatsächlich, ne? Okay. Und in Amerika schon gar nicht. Jetzt sehe ich gerade, der Popeye heißt Dirk, dementsprechend jetzt Dirk, lieber Dirk, danke für deine Frage. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, also bei Osteuropäern fällt halt sehr stark auf, dass sie aggressiver ohne Mindestabstand fahren. Die sind halt, die Jungs sind da echt sehr schmerzfrei. Das kann aber auch täuschen. Also, wenn ich überhole, dann rutsche ich auch ran erstmal, bevor ich rausziehe, damit ich nicht so lange auf der mittleren Spur bin. Ich würde mal behaupten, dass ich an der Fahrweise, ohne dass ich das Kennzeichen sehe, schon erkennen kann, ob es ein Osteuropäer ist, ein Italiener, ein Türke oder ein Deutscher. Das, weißt du, was mir aufgefallen ist? Türken fahren sehr langsam. Türken fahren sehr langsam. Genau, siehst du. Und Polen können die Geschwindigkeit nicht halten. Und Italiener sind die schnellsten bergab. Und Spanier. Das stimmt. Italiener ja, und Spanier, Südländer. Bergab siehst du die gerne mal mit 110. Ja, ich sag ja, du, das Ding, du kannst die Nationalität und die Fahrweise schon erkennen in manchen Situationen. Ja, ist halt wirklich so, ist wirklich so. Also wenn Thomas Gottschalk mich fragen würde, also wenn er noch das machen würde, also wir beide würden da sein. So 2 LKW-Fahrer versuchen die Nationalität anhand der Fahrweise einzuordnen. Wetten, das schaffen sie es oder schaffen sie es nicht. Dann würde ich sagen, ja, okay, wir bräuchten von diesem Fahrer einmal eine Ansicht bergauf, eine Ansicht bergab, und eine Ansicht auf gerader Strecke und den Sicherheitsabstand. Und daran können wir die Nationen einordnen. Und das wird funktionieren. Ja, ja, es funktioniert tatsächlich. Siehst du? Also hundertprozentig. Aber das hat, das hat mit der StVO-Verhalten, wie Dirk das schreibt, nichts zu tun, sondern so wie die in ihrem Land fahren. Ja. Ja, also so Italiener und Spanier, Alter, was die bergab oder auf gerader Strecke manchmal. Gestern hat mich, nee, warte mal, von Freitag auf Samstag hat mich auf der A70, A72 Richtung Bamberg rüber, auf gerader Strecke ein Spanier, ne? ESP hier zwei Kennzeichen, ne? Einmal rot und das andere, ne? Hinten auf dem Kühler mit 110 auf gerader Strecke überholt. Gerade. Ja. Ich hab gedacht, es wäre ein Bus. Da ein Flixbus kommt von hinten. Ja, ja. Das, Kühler. Da kann man sich manchmal ein bisschen täuschen, ja. Kühler. Ja, und ich frag mich, wie die, also, guck mal, Rainer, ich habe das auch schon mal gesagt. Wenn die Polizei, jeder LKW-Fahrer mit Erfahrung, jeder, nicht nur, weil wir jetzt hier im öffentlichen Leben stehen, sondern jeder. Ja. Wenn ein Polizist sagt, okay, pass auf, hier, Hans Meier, pass auf, gib mir mal einen Tipp, wie können wir uns wo positionieren, wo finden wir die schwarze Schafe am schnellsten? Jeder LKW-Fahrer mit Fahrerfahrung kann jeden Polizisten unterstützen und sagen, hier, da stellst du dich hin, ja, das ist die und die Spedition, auf die und die wartest du. Mhm. Ist so. Ja. Grüße gehen nicht raus an RTS. Hab ich nicht gesagt. Ich habe auch mal bei deiner Spedition gearbeitet, die regelmäßig auch, da war jetzt, wir müssen noch über die Mauterhöhung sprechen, bevor wir hier wieder, wir haben noch 15 Minuten. Ja, aber warte mal, einer von deinen Kollegen, ne, hat mich Freitag oder Freitag in der Baustelle überholt. Junge, das war aber auch eng. Und du Trans? In der Baustelle hat er mich überholt. Du Trans, ja. Das war ein Fehler in der Matrix, der war in einer anderen, der war im anderen Universum, das hat sich konstruiert. Also normalerweise wäre der auf der anderen Seite des Planeten gefahren. Ja, und außerdem war die Beschriftung falsch, da hätte wahrscheinlich RTS stehen müssen. Ja, von daher, ja, das stimmt, ja. Nee, das ist, kennst du das noch früher, wenn man so Fotos versehentlich denselben Film wieder reinmachte, wo zwei Fotos auf einem Foto so überlichtet sind? Ja, wo du dann so Geisterbilder auf einmal hattest. Ja, und so. Genau. Ja, normalerweise solltet ihr nicht an diesen einen Punkt zusammentreffen, sondern er wäre woanders gewesen und das war halt ein Fehler in der Matrix. Ja, und alle schreiben so in den Chat, Kai, bist du das? Nein, Spaß beiseite. Es gibt bei uns, genauso wie bei jeder anderen Spedition, immer, es gibt auch Tage, wo ich halt einen Fahrfehler begehe, in dem ich einfach in Gedanken bin und jemanden zu knapp reinschere oder bla bla. So. Ja. Und auch wir haben Leute, ich habe immer einen Kollegen gehabt in Eisenach, der hat mich auf der Landstraße mit über 90 überholt von uns. Steckst du nicht drin. Jeder hat seinen Lappen selber gemacht, jeder ist für seinen Lappen selber verantwortlich. Und was viele immer vergessen ist, die denken, nur weil der Speditionsname da steht, halten sich alle gleich an die StVO und an sonst welche Regeln. Nein, jeder ist ja für sich selbst verantwortlich. Und es gibt den einen Fahrer, der ist rücksichtsvoller und der andere ist halt nicht so rücksichtsvoll und bla bla bla. Das ist so ein Ding. Und da ist auch du Trans nicht ausgenommen, wenn da einer dich jetzt in der Baustelle überholt, ist scheiße. Ja, genau. Ja? Normalerweise hättest du Platz machen müssen. So ein Ding ist das. Ich weiß, gerade wenn du Trans kommt. Genau, deswegen. Jetzt muss ich aber, ich glaube, das war so, ich müsste mir das VOD nochmal angucken. Er hat angesetzt zum Überholen kurz vor der Baustelle. Ach, das also sind kurz, das ist es. Ja, und das ist mir auch schon passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann siehst du diese blöden Warnschilder vorher nicht. Ja, das wieder ein. Ja, aber der war ja schon neben mir. Ich bin dann vom Gas gegangen und den komm, lass. Es passiert mir genauso. Bitte, das reden wir. Oder das Solldauerstück ist ja Überholverbot. Ne? Wie oft habe ich schon im dreispurigen Bereich angesetzt zum Überholen und sehe dann das Schild, gleich Überholverbot, gleich zweispurig, Junge, wie oft? Das ist übrigens ein Phänomen, wo ich früher jeden Tag nach Hamburg gefahren bin, zu den Turmmärkten beliefern und so ganz Kram hier in Innenstadt und so, ach Gottes Willen. Soltau, diese lange Überholverbotsphase für LKWs, dieses zweispurig, ne? Du kannst verdammt nochmal um 4 Uhr morgens, um 3 Uhr morgens, um 2 Uhr morgens danach fahren. Du hast immer einen Tanklastzug, der mit 80 da hochfährt, immer vor dir. Du kannst machen, was du willst. Die spawnen direkt da. Also, die spawnen, die warten, bis du kommst und dann klatsch, ist er da. So, und dann sind die auch meistens, und dann sind die auch noch, dann denkst du, das kann doch nicht wahr sein. So, und dann überlegst du als LKW-Fahrer, der dahinter ist, okay, warte mal, wann kommt der nächste Parkplatz, wo die Abfangjäger meistens stehen? Okay, da habe ich so und so viel Zeit, schnell zu überholen, schnell vorbeizuhuschen. Und, du hast immer irgendjemanden, diese Strecke habe ich gehasst. Ich bleib dann dahinter. Ne? Ja, ich hab, es sei denn, ich habe so einen PKW, der dann so eine Spielchen macht. Glaube ich ganz fest, dass es Absicht ist. Ne? Ja, dann fahren die auf einmal mit 70, 60. Und dann darfst du den Fehler nicht machen, den bedrängen und bla bla, weil dann fühlen die sich angesprochen. Das ist wie, wenn du mit Blinker angelst und der Hecht oder der Barsch fühlt sich dann getriggert. Ich mache jetzt bald einen Angelschein. Ja. Ja. Ich habe einen gemacht. Machst du deinen auch online? Ja, ich will den online machen. Hast du einen? Ich habe den online gemacht, ja. Ey, wollen wir da nicht mal dann angeln und das streamen? Klar, das ist so wie Bravestar. Bravestar? Ja, du kennst ihn nicht, ne? Nee. Das ist der größte Twitch-Angler, ne? Ah, krass. Aber, Ja, genau. Ich sag dir, der hat mich dazu genötigt, das zu machen, den Angelschein. Aber kennst du eigentlich jeden oder was? Kennst du? Ich bin in der Twitch-Bubble schon ziemlich tief drin, mein ja. Mein Gott, also, diese ganzen Prominenten hier immer. Ist das was? Ekelhaft, ne? Das ist so ekelhaft. Ja, machen Dafür bist du in der YouTube-Bubble mehr drin als ich. Ja, wahrscheinlich. Wir machen Angelcamp 3.0. Ja, genau. Dann geht's los. Wir angeln alles, nur keine Fische. Was? Ganz ehrlich, habe ich gesagt, angeln. Ich habe ja früher mal mit einem Kumpel geangelt, der einen Schein hatte und ich war dabei. Mhm. Ich würde angeln tatsächlich, also ich muss nicht unbedingt einen Fisch zu fangen, sondern weißt du, warum ich es gerne machen würde? Ich liebe einmal dieses Spiel, die Pose zu beobachten und bla bla bla. Dieses Katze-Maus-Spiel. Dann, wenn du den Fisch fängst, dann auch selber verzehrst. Also quasi nicht diese Massengeschichte, sondern so und so. Und du kommst ein wenig runter. Handy weg. Ja, das beruhigt. Handy weg. Angeln, runterkommen, mal ein bisschen Ausgleich. Ich habe den Ausgleich mit Motorradfahren, aber das mit Angeln wäre auch cool. Deswegen. Ja. Also mein Bruder, der ist ja so ein ich sage immer Profi-Angler, er ist kein Profi-Angler, aber der macht das seit Jahren schon und der angelt aber nicht, um die Fische zu essen, sondern das nennt sich Sportangeln, Catch and Release. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Die fangen einen Fisch, vermessen den, wiegen den, schmeißen den wieder rein. So. Ja, und der macht das wirklich schon seit Jahrzehnten so, ne? Ich sag, ess die Dinger doch mal. Muss man auch vorsichtig sein, glaube ich, weil Tierschützer sagen, dass der Hund auch, der Fisch so schwer verletzt sein könnte, dass er es leidet und dann irgendwann elendig verendet. Das kann auch sein, ne? Ja, und das checken die. Wenn du zum Beispiel, wenn ein Haken durch einen Zufall in die Bauchseite reingeht, dann wird er dann erlöst, ne? Das, okay. Genau, richtig. Solange der ins Maul geht, habe ich mir sagen lassen, ich weiß nicht, ob es stimmt, sind die da wohl von Schmerz befreit. Also die fühlen da keinen Schmerz, wenn der Haken im Maul ist. Okay, vielleicht haben wir Angelfreunde da, die uns das mal bitte in die Kommentare schreibt, bitte. Ich habe jetzt hier noch, wir kommen in Zeitnot, pass auf jetzt. Ja, genau, wir müssen die Autobahn am Haut noch. Ja, warte, aber Raff25 schreibt, ich hätte mal eine Frage, und zwar inwiefern man einen eigenen LKW besitzen kann oder wie das zum Beispiel innerhalb einer Spedition abläuft. Wird da immer gewechselt oder kann man praktisch eine Art Eigenfahrzeug beantragen? Könnt ihr es ja in eurem Podcast beantworten, wenn ihr wollt. Nach Smiley. Also. Tun wir. Willst du beantworten? Ich kann jetzt nur für meine Spedition reden oder so. In den Speditionen, denen ich war, ist das so, du bekommst einfach einen eigenen LKW vor die Füße geworfen und den benutzt du. Und sonst benutzt den fast keiner, sei denn du hast Urlaub oder bist krank, sonst irgendwas. Also ist es schon im Grunde genommen bei uns in der Firma dein eigenes Auto. Wir haben also, selbst unsere Springer haben ihr eigenes Auto. Ja? Das hängt von der Spedition ab, ja. Genau, das hängt von der Spedition ab. Ich weiß zum Beispiel von der Spedition, für die wir als Subunternehmer tätig sind, die Spedition Vogt, da ist es nicht so. Da ist gerade im Nahverkehr hast du da öfter wechselnde Autos. Das kannst du also selten als Fahrer beeinflussen, ob du ein festes Auto bekommst oder nicht. Ja, also wie gesagt, das Ganze nennt sich ja Springer, wenn du keinen festen LKW hast. Aber die meisten LKW-Fahrer werden nicht als Springer arbeiten wollen. Deswegen ist in den meisten Fällen hast du deinen festen LKW. Das ist wie dein Schreibtisch im Büro. Also jeder LKW verhält sich anders. Du kannst zwei LKWs, die vom Fließband kommen, beide werden produziert. Der eine 4 Stunden später, der andere 4 Stunden früher. Die fahren, jeder fährt mit einem anderen Fahrer 5000 Kilometer und danach verhält sich jeder der beiden LKWs, obwohl die gleich produziert wurden, komplett anders. Ja, ist tatsächlich so. Ist so, kann ich bestätigen. Ja. Genau, und dementsprechend will man seinen eigenen LKW haben, weil man weiß, wie dieser LKW sich verhält. Nach einem Jahr weißt du, wo die Macken sind, wie der tickt und so weiter und so fort. Genau. Das ist so. Ich habe noch eine, und das finde ich sehr toll. Der Andy Weber hat kommentiert unter meinem Video, der Lokführer ist, und ich bin so dankbar, dass ich da jetzt... gelesen. Hast du gelesen? Ja, Junge. Du liest das eher als ich, das ist unfassbar. Ich bin neugierig. Ich finde es gut. Ich bin froh, dass der Lokführer ist, weil ich ja in einem anderen Video die Vergleiche gesagt habe, dass ein Lokführer und Straßenbahnfahrer nicht so viel macht wie so ein LKW-Fahrer, in rein runtergebrochen von den Lenkverhalten und so. Da war mir auch ein bisschen flau im Magen, als ich das Podcast vor kurzem nochmal nachgehört habe, weil ich wollte einfach gucken, wie ist der Sound. Hab bei Spotify angemacht, letzte Nachtschicht, und hab's komplett durchgehört. Wie krank ist das denn? Ich hab unser eigenes Podcast nochmal komplett durchgehört, ja. Und, ich mache immer nur Hörproben. Nee, so. Ich war verloren. Ich habe uns einfach zugehört. Ich bin komplett, also ich bin Fan von uns beiden. Nice. So, und da habe ich gedacht, als das dachte, oh Mann, ich krieg bestimmt Ärger von der Lokführer oder von der Bahn- und Straßenbahn-Fraktion, kriege ich bestimmt richtig einen über den Bregen. Aber der Andi hat es geschrieben, Nabend, ich bin Lokführer mit Leidenschaft und bin auch schon 40 Tonner gefahren. Lokführer ist bei weitem entspannter nach einigen Jahren Berufserfahrung und weitaus besser bezahlter. Allerdings gibt es über 200 Signale und auch Befehle, die man als Lokführer wissen muss. Fahrpläne lesen und weitere Unterlagen. Mit freundlichen Grüßen, Andi. Finde ich voll geil. Danke, lieber Andi, für diesen tollen Kommentar. Dankeschön, Andi. Wirklich, wirklich cool. Und du hast es verstanden. Ich habe hier in keinster Weise die Arbeit eines Straßenbahnfahrers oder eines Lokführers abwertend beurteilt. Nein. Das ist um Gottes Willen. Ich meinte halt nur, dass dieses Gedränge auf der Straße euch erspart bleibt. Und selbst Lokführer können im Stau stehen. So ein Ding ist das nämlich. Ja, kann ich beurteilen, sonst wäre ich dieses Jahr im Urlaub gewesen, aber. Genau. Siehst du? Andi ist bestimmt gefahren. Andi, wegen dir bin ich nicht am Bonner Flughafen rechtzeitig angekommen und habe meinen Flieger nach Ägypten nicht bekommen. Ich wollte Pyramiden gucken, Mann. Ja, aber das ist kein Problem, Andi. Dafür kannst du ihn dann zum nächsten Urlaub auf den Malediven einladen. Ich fahre nicht mehr mit der Bahn. Tut mir leid. Nein. Ich fahre mit in Urlaub. Nicht mehr mit der Bahn. Es tut mir wirklich leid an alle Klimaschütze, Klima und was weiß ich. Ich fahre mit eigenem Auto zum Flughafen, dann bleibt die Karre da stehen. Ich mache das nicht mehr mit. Wir haben unseren Urlaub deswegen nicht antreten können, weil wir sind losgefahren. Höhe Fulda, da haben wir 45 Minuten erstmal auf der freien Strecke gestanden. Und bis wir dann beim Flughafen waren, waren wir über 2 Stunden zu spät. Ich finde dann die Kommentare mal ganz geil. Ja, dann fahr doch früher los. Alter, wie viel früher soll ich noch losfahren? Ja, ich weiß. Weißt du? So. Einen Tag früher und dann erstmal im Zelt in der Abfertigungshalle pennen oder was? In anderen Ländern stellen, glaube ich, die Piloten der Lufthansa wahrscheinlich ihre Uhren nach dem, wann die Bahn reinkommt. Es ist 12 Uhr, die Bahn ist gekommen. Klink. Spaß. Aber es ist eine Katastrophe. Das liegt ja auch nicht an den. Nochmal, es liegt auch nicht an eurem an dem Personal der Bahn. Es liegt an Einsparungsmaßnahmen. Euch hat man kaputt gespart, wie bei uns auf Straßen. Ja, ja. Euch mache ich als Mitarbeiter von euch mache ich keinen Vorwurf. Nicht falsch verstehen. Ich rede. Ist so, kaputt gespart ist das richtige Wort. Mein Vater hat bei der Bahn gearbeitet bis zur Rente, ich glaube mit 16, mit 15. Der war bis zur Rente. Der war froh, dass er gesagt hat, die Bahn ist nicht mehr das, wo ich mal angefangen habe. Ist froh, dass er weg ist. Der ist Eisenbahner durch. Mein Vater war Eisenbahner durch und durch. Der hat sogar noch eine Uhr hinten im Wintergarten von so ein Stück Gleis zum Jubiläum, wo er 40. so ein Gleisausschnitt ist das. Also hier so ein Stück Gleis und in der Mitte ist so eine Uhr von den Kollegen eingebaut worden. Die hat der immer noch stehen. Der war Eisenbahner durch und durch, aber als der gegangen ist, hat er gesagt, von dem Verein habe ich die Schnauze voll. Kein Bock mehr. Ja, nice. Ja, aber nicht aber wegen den Kollegen, halt so, sondern wegen den Einsparungsmaßnahmen tatsächlich. Ne? Ja, klar. Ja. Ja, von daher, lass uns ganz kurz. Apropos Einsparungsmaßnahmen, ist doch die beste Überleitung, um zur erhöhten LKW-Maut zu kommen. Junge, jetzt mal, das ist ja sowas von professionell, der macht der Übergangsreiner. Junge, was war ich? Diplomatenreiner. Als ich das gehört habe, musste ich mich so weglachen, Alter. Ist ja geil. Diplomaten und Übergangsreiner, Junge, unfassbar. Ich benenne alle meine Kanäle um. Junge. Ja, Übergangsreiner. Tatsächlich, sehr gut. Die Maut. Es ist Wahnsinn, was die jetzt wieder vorhaben. Wieder eine Mauterhöhung und die Erhöhung. Also, ich habe bei TikTok ein Video gesehen, der hat es falsch verstanden. Der meinte, dass 80% der Gesamtmaut in die Bahn transferiert wird. Ich habe so verstanden, dass 80% der Erhöhung in die Bahn reingeht, oder? So habe ich das auch verstanden, ja. Okay. Also, 80% der Erhöhung wird in die Bahn. Also, ja. Aber. Ja. Ja. Ich glaube, wir können uns die Gehaltserhöhung für Kraftfahrer von der Backe schminken, weil, und meine Theorie ist, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe, dass wir auf gar keinen Fall mehr Gehalt verdienen dürfen, weil uns der Endverbraucher noch höhere Endverbrauchspreise bekommen. Ja, das ist so. Deswegen wird man uns ignorieren, hat doch im letzten Video hab's gesagt, deswegen wird man uns ignorieren. Und jetzt mit der LKW-Maut, mit der erhöhten LKW-Maut, ich frage mich, warum hat man denn nicht die PKW, warum führt man denn nicht dafür die PKW-Maut ein? Der Scheuer hat es ja falschen Ansatz gemacht. Von vornherein war klar, dass er damit nicht durchkommt vor europäischem Recht. Mhm. Ja. Ich meine, man hätte ja bei den Nachbarländern einfach mal gucken können, die machen es ja auch. Guck mal, wie viel Durchgangsverkehr, wie viele PKWs bei uns durchfahren. Warum? Ich glaube, dem Endverbraucher wird es nicht so sehr stören, wenn man eine Maut einführt, so wie es in Österreich ist und bla bla bla. Hauptsache, man generiert auch für den Straßenbau Modernisierung und könnte davon einen Teil zur Infrastruktur der Bahn mit transferieren, indem man einfach die PKW-Maut hätte mit eingeführt. Mhm. Weil es wird so, bei der erhöhten LKW-Maut werden unsere Preise steigen, weil die Speditionen werden das veranschlagen, ganz klar. Und die es wird darauf kommen, dass die Frachtpreise steigen, die Lebensmittel werden noch teurer werden etc. Und da hätte man zum Beispiel mit einer PKW-Maut das Ganze verhindern können. Dann werden die Endverbrauchspreise nämlich nicht teurer werden. Und wer die Autobahn nicht so häufig benutzt, der braucht auch keine Maut zahlen. Wer die benutzt, zahlt. Ja, genau. So, warum macht man das jetzt über die LKW-Maut? Das ist absolut, es ist eine Katastrophe. Es wird die Bürger treffen. Die zahlen wieder. Ja, es wird die Bürger treffen. Das ist ja klar. Das ist, beziehungsweise die Endverbraucher. Das ist dann hätte man das doch über eine PKW-Maut finanzieren können, um Gottes Willen. Das wäre doch einfach, das wäre doch natürlich sozialer gewesen. Oder eine Fahrradmaut. Nein, Quatsch, nur Spaß. Nee, aber über PKW-Maut, das Länder machen das die ganze Zeit vor. Warum machen wir das nicht? Warum nicht? Genau, es ist unsozialer, das über die LKW-Maut, weil dann die Endverbrauchspreise steigen werden. Hätten wir es über die PKW-Maut, ich kann es nochmal wiederholen, gemacht. Dann, klar haben die Leute, die dann die Autobahn benutzen, haben dann mehr Kosten. Aber die Leute, die nicht täglich die Autobahn benutzen, die zahlen halt keine Autobahnmaut. Ja. Aber dadurch Die ÖPNV-Fahrer, die belastet das auch nicht. Genau, und die Endverbrauchspreise würden nicht dadurch steigen. Aber dadurch, dass das eingeführt wird, werden die Endverbrauchspreise wieder steigen. Die Butter wird teurer, die Milch wird teurer, alles wird wieder teurer. Das heißt, es ist unsozialer dem Volk gegenüber. Und da frage ich mich ganz genauso. Da frage ich mich im Ernst, das soll mir mein Politiker erklären. Hätte ich gerne erklärt, warum man das nicht über die PKW-Maut gemacht hat. Wir haben keiner was zu sagen. Die Grundvoraussetzung zur PKW-Mauterfassung haben wir doch da. Da sind doch diese digitalen Dinge da oben drauf. Ja, genau. Es ist alles da. Es muss nur eingerichtet werden. Infrastruktur steht. Dann macht man das Einfachste. Okay, wir erhöhen noch die LKW-Maut. Aber was das für den Bürger wieder bedeutet, darüber wird nicht gesprochen. Und die Leute gehen doch jetzt schon auf den Zahnfleisch. Ey, wir waren wieder einkaufen. Was du mittlerweile zahlst für einen normalen Einkauf, ohne Luxusartikel, wie, sag mal, Alkohol, Süßigkeiten und so ganz normale Sachen zum Leben. Ja. Ich weiß. Das ist Wahnsinn, ne? Und die LKW-Fahrer, die auch, nochmal, die auch wieder, die Inflationsausgleich bzw. die Gehaltsanpassung wird nicht stattfinden. Das heißt, wir verdienen dann noch weniger als dieses Jahr, 2024. Ja. Und da bin ich wieder an dem Punkt, der Beruf wird irgendwann zu teuer werden, um ihn auszuüben. Ja. Du kannst irgendwann deine Rechnung und alles nicht mehr bezahlen, wenn du Vollzeit-LKW-Fahrer bist. Nö, das ist so. Das ist so. Und du kannst nicht wie in einem anderen Job nebenbei noch woanders arbeiten. Wie willst du denn das machen? Ne? Bei den vielen Stunden, die wir kloppen. Die LKW-Fahrer müssen dann gleichzeitig streamen. Das geht, dann geht's. Das, nein, Quatsch. Aber du hast recht. Das ist so. Alleine kannst du schon fast nichts mehr finanzieren. So. Das kannst du vergessen. Das ist eine Katastrophe. Aber dazu können die Leute ja in die Kommentare mal was schreiben. Wir sind schon wieder bei einer Stunde angekommen, Gottes Willen. Oha, ja, ich sehe es gerade. Eine Stunde und vier. Ja. Uiuiui. Hm? Junge, Junge. Genau. Und ich muss dann hier auch noch ein paar Kommentare durchgehen. Das heißt, wir können immer die Kommentare, da können wir unsere Themen bestimmen, wenn die Leute bei uns in den YouTube-Kommentaren reinschreiben, wenn wir nicht gerade ein Thema haben. Wir haben ja schon wieder, deswegen sage ich ja, Leute, freut euch drauf. Hoffentlich, wenn wir es schaffen, Live-Podcast, dann können wir mit euch diskutieren, mit euch Spaß haben, einen ganzen Abend. Ich hoffe, ich krieg's hin. Wir versuchen es dieses Jahr noch. Ja. Das war so, ne, Kai? Ja, ich gebe alles. Ich versuche es. Das wird geil. Da hab ich so Bock drauf. Wird so lustig werden. Ich bin jetzt schon aufgeregt, obwohl wir nicht mal einen Termin haben. Ja. Es wird lustig. Es wird lustig. Ja. Schreibt fleißig in die Kommentare, bitte. Und vergesst bitte nicht, wenn ihr jetzt gerade am anderen Ende seid, vergesst bitte nicht, wir haben ganz viele Bewertungen schon bei Spotify bekommen, das hilft uns aber, dass auch andere Zuhörern unser Podcast zugetragen wird. Genau. Bitte bewertet unser Spotify-Podcast. Das wäre sehr cool. Ja, das wird uns sehr, sehr helfen und uns tatsächlich auch stolz machen. Und der Podcast ist natürlich nicht nur auf Spotify verfügbar, sondern auch auf Apple Music und Amazon Music. Vergessen zu erwähnen, danke für die Berichtigung. Kein Ding, gerne. Berichtigungsreiner. Oh, diese Namen. Ach, das wird so schön. Wenn wir live sind, oh, das wird so schön mit euch vor uns. Oh, das wird so toll, ey. Das wird so eine Party. Das ist, wie gesagt, ich kann dir ja sagen, ich habe ja 2 Live-Events schon gemacht. Da bin ja nur ich auf der Bühne mit Comedy und bla bla. Es war wie ein Klassentreffen das zweite Mal. Sind auch Freundschaften und ist auch Liebesbeziehungen entstanden auf meinen Live-Events tatsächlich. Ja, stimmt, da hatten wir uns mal drüber unterhalten. Ich weiß gar nicht mehr. Daher haben meine Zuschauer den Satz eingeführt, es wird GTD-Lad. Also da ist es dann abends, die Leute sind nicht alleine ins Hotelzimmer gegangen. Die haben GTD-Lad. Kommt nicht von mir. Ich bin nach Hause gegangen. Bei mir gibt es sowas Ähnliches. Es sind ja so mittlerweile so 1, 2, 3 Beziehungen durch meinen Stream tatsächlich entstanden. Geil. Und jetzt werde ich von einigen der Love Dog genannt. Frag mich nicht warum, aber es ist so. Liebesreiner, Junge. Okay, ihr Leute. Dankeschön fürs Zuhören. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Podcast hat euch gefallen. Ich werde jetzt was essen. Ich habe Hunger. Ich auch. Ich werde jetzt auch was essen. Auch von mir vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zusehen. Und wir hören uns bei Folge 18. Fleißig kommentieren. Bis dann, ihr Lieben. Macht's gut, fahrt vorsichtig. Ciao, ciao. Ciao.